es dir gleich angesehen. Dein leerer Blick in deinen Augen. Ich kann es spüren, dass du es nicht mehr fühlst. Doch ich will einfach noch nicht glauben. Ist es aus und vorbei? Oder gibt's ein Vielleicht? Vielleicht ist es ja doch noch nicht zu spät. Ein Herz ohne Narben hat nicht gelebt. Ein Herz ohne Narben hat nicht alles gesehen. Es muss manchmal wehtun, damit man es fühlt. Ein Herz ohne Narben hat nie wirklich geliebt. Nie aufzugeben hat uns stark gemacht. Hast mich mit deinem Stolz getragen. Wollte immer nur an deiner Seite stehen. Wir waren wie eins an jenen Tagen. Und ich will, dass du weißt, für mich gibt's kein Vielleicht. Ich will, dass das mit uns noch weitergeht. Ein Herz ohne Narben hat nicht gelebt. Ein Herz ohne Narben hat nicht alles gesehen. Es muss manchmal wehtun, damit man es fühlt. Ein Herz ohne Narben.